Jeden Mittwoch kommt im Bermuda-Funk Pogo Radio zwischen 23 und 24 Uhr. Kehrt mit seinem Rüdi ein in jedes Ohr. Dieser schöne Jingle öffnet jetzt das Tor. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht das 7.7. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung oder wir sind hier live bei punkrockersradio.de. Zu Gast ist heute Abend Ferdinand Führer, zu dem ich gleich noch viel mehr erzählen werde und ihn auch vorstellen werde. Und er kommt auch zu Wort. Er ist nämlich über Skype hier verbunden. Aber jetzt nochmal kurz zu dem, was wir gerade gehört haben. Das sind die Luther Youth mit ihrer neuen Platte Living La Vida Loca. Die kann man sich jetzt runterladen bei Bandcamp und man kann sie auch erwerben als Vinyl, CD, Kassette, alles Mögliche. Ja, eine sehr gute Platte, ich habe sie vorher durchgehört, ist hervorragend. Und jetzt kommen wir zum Ferdinand Führer, hallo. Ja, hallo Rüdi, hallo liebe Pogo-Freunde zu Hause. Und Freundinnen. Auch die. Auch die, ne? Ja, du warst ja auch eine Radiosendung in Stuttgart, ne? Ja, theoretisch ja, praktisch findest nicht das, so ja, häufig. Ja. Woran scheitert's? Am Mikrofonkabel oder? Ja, ich vergesse es manchmal. Ja. Ach so, die Sendung zu machen. Genau. Ach so. Genau. Also normalerweise, wer Interesse hat, das ist jeden ersten Mittwoch im Monat um 14 Uhr beim Freien Radio Stuttgart. Und letzten Mittwoch ist es tatsächlich gesendet worden. Ja. Nächsten Mittwoch höchstwahrscheinlich auch wieder. Ja, was für Themen hast du da? Ich habe also leider noch nie in die Sendung reingehört, weil die gibt es ja auch nicht als Podcast, ne? Die gibt es ja nur live. Die gibt es ja nicht als Podcast, es liegt aber auch allein an uns, weil wir zu faul sind. Also es ist oft Thema gewesen, das mal irgendwie runterzuladen, ja. Aber es ist dann an der Umsetzung gescheitert. Die Themen sind variabel, meistens ganz ausgefallenes Konzept haben wir. Wir spielen Musik und unterhalten uns. Ja, so wie hier eigentlich. Pausen. Ne? Ja, genau. Ja, bei uns ist es eher andersrum. Also bei Pogo Radio, da unterhält man sich. Und wenn man nicht mehr weiß, was man sagen soll, dann spielen wir Musik. Ja, oder so. Das ist natürlich auch die so zweite Möglichkeit, so das zweite auch, Konzept. Ja. Es gibt eigentlich nur zwei Konzepte im Radiobusiness: und Gewinnspiele. Gewinnspiele haben wir auch gemacht. Ja, ich fange jetzt mal an mit dem Gewinnspiel. Allerdings habe ich keinen Bock, das Zeug zu verschicken, weil das kostet mich ja Porto. Deshalb müsste es dann jemand abholen oder ich hinterlege es irgendwo, wenn ich mal wieder irgendwo bin. Und zwar sind es zwei CDs von einem gewissen Andreas Kalb. Sagt dir was? Ja, sagt mir etwas. Die Band, die Gaggengagas. Genau, die haben wir ja zusammen am Samstag gesehen. Haben wir beide zusammen am Samstag in Augsburg gesehen, ne? Genau, da waren wir nämlich gewesen, weil da haben Super Nichts gespielt, da war ich Saufbegleitung und du bist der Bassist von Club Déjà-vu. Richtig, genau. Ja, und ihr habt auch gespielt. Ja, wir haben da seit langem mal wieder ein Konzert gespielt, ich glaube, über ein Jahr. Genau, mit Achim am Schlagzeug von Super Nichts, der ist eingesprungen. Ja, und der hat es hervorragend gemacht, das hat so geklungen, als würde er schon immer bei euch spielen, ne? Ja, ich habe mir auch gedacht, so diese ganzen Punkrock-Musiker sind eigentlich individuell austauschbar. Ja. Ich glaube, dass es dann dadurch die Musikrichtung nicht schlechter werden würde, wenn man einfach alle durchmischt. Vielleicht sogar besser? Außer bei den Gegengaggers glaube ich nicht. Die können, glaube ich, nur bei den Gegengaggers spielen. Ja, so wie gesehen habe. Die waren ja schon etwas spezieller. Ja, die sind auf jeden Fall speziell, ja. Ja, um es freundlich auszudrücken. Ja, ihr habt aber eine neue Platte draußen, ne? Obwohl ihr schon seit einem Jahr nicht mehr irgendwie live gespielt habt. Genau, wenn man es... wenn man es genau nimmt, war es am Samstag unsere Release-Party, unangekündigterweise. Aber eigentlich war es ja der Geburtstag vom Gerdi, ne? Der ist ja Gerdi. Gerdi heißt er? Gerdi? Genau, Gerdi. Der Veranstalter. Genau. Ja. War alles. An dem Abend war einfach mannigfaltige. Das erste Mal, dass ich in Augsburg war. Tatsächlich? Ja. Ja, Augsburg war ich früher öfters, mittlerweile auch selten, muss ich sagen. Also eine stinkreiche Stadt, kann es sein? Bin mir nicht sicher. Ich glaube, die Städte im Süden Deutschlands haben alle immer ein bisschen Geld. So. In Bayern sowieso. Das ist Regensburg, was gibt es noch? Nürnberg. Ich glaube, sind alle recht gut situiert. Das kann gut sein. Aber es ist auch nur Halbwissen, was ich da von mir gebe. Ja, hast keine Zahlen in der Hand so vor Ort. Ja. Nee, könnte man recherchieren. Ja, können wir alles mal recherchieren. Der Hoshi ist ja auch hier wieder am Start. Vielleicht kann er das ja mal recherchieren im Chat. Grüße soll ich dir ausrichten. Von wem? André Lux. Ah ja, Grüße zurück. André Lux. War schon hier öfters in der Sendung? Genau. Ja, der hört vielleicht sogar zu. Hallo André. Ja, der macht ja auch, ist ja eigentlich hauptberuflich Comiczeichner. Ja, sein Multitalent. Ja, Multitalent. Eigentlich macht er alles hauptberuflich oder nebenberuflich. So genau weiß man das nicht bei ihm. Ja, genau. Ja. Kommt drauf an. Sag mal, schneidest du dir gerade die Fingernägel oder was ist da los? Oh, ja. Ich habe so einen. Also, da liegt hier jetzt die Nagelschere am Schreibtisch und damit verhält sich's folgendermaßen. Wann immer man sich die Fingernägel schneiden möchte, hat man grundsätzlich niemals die Nagelschere zur Hand und man findet sie auch gar nicht. Man braucht es eigentlich gar nicht probieren. Aber wenn man mal zufällig irgendwo sitzt und da liegt die Nagelschere, muss man die Gelegenheit am Schopfe packen und sich die Nägel schneiden. Ich bin ja mehr so ein Clipser-Typ. Süß. Ja, besonders cool sind ja die Typen, die so Nagelclipser an ihrem Schlüsselbund haben. Und der Schlüsselbund einen Karabiner dann an der Hose. Lässig, ja. Oder mit Kette. Ja, genau. Und dann fetten Nagelclipser dran. Da weiß man genau Bescheid, was los ist. Vielleicht wäre ich auch der Nagelclipser-Typ. Ich hab aber keinen. Ich habe es auch noch nie ausprobiert, aber vielleicht angenehm. Vielleicht mal mit Crowdfunding irgendwie mal was ausprobieren. Ja, das soll das total durch die Decke gehen, alles, was man damit macht, habe ich gehört. Kriegst so einen Nagelclipser, wo der fünf Finger gleichzeitig clipsen kannst. Mit einem Clip. Ja, das gibt die Gefahr ist nur, wenn man sich verknipst, schneidet man sich alle fünf Finger gleichzeitig ab. Ja, aber die Gefahr mit einer Nagelschere, ne? Das ist. Da hast du dann nur einen Finger, den du dir maximal zwei, die du dir abschneidest, wenn du unsachgemäß den Schneidevorgang angehst. Ich habe jetzt gerade Hoshi, der fragt, ich darf ihn nicht fragen, das ist ja irgendwie falsches Deutsch, habe ich mir sagen lassen. Wie lautet denn die So, dann gebe ich mal den Ball an dich. Wie lautet denn die Gewinnspielfalle? Wie heißt der Typ, von dem wir die CDs verleihen? Das wäre doch mal eine Gewinnspielfrage. Wie heißt der Typ? Was? Ich dachte... Ich dachte, ich soll mir eine Gewinnspielfrage ausrechnen. Ja, genau. Habe ich es richtig verstanden? Ja, aber ich hab dir schon vorgegriffen. Habt ihr jetzt schon eine ausgesucht? Na gut, ich hätte aber auch eine gute parat gehabt. Ja, was denn? Welche Stadt ist reicher? Nürnberg, Bamberg oder Augsburg? Ja, ich will die ja loswerden. Also das soll ja jemand gewinnen. Und das muss ja dann eigentlich. Ja, meine ist einfacher. Meine kann man sofort recherchieren. Naja, außerdem hat der Hoshi hat aber gerade eben schon hier die Antwort gegeben. Andreas Kalb heißt der, ne? Ja, der ist ja ganz spitz auf die CDs. Der wird noch seine Freude haben. Ja, das ist also die eine heißt Der Apfel fällt nicht weit vom Spanferkel und die andere Wirtshauslyrik. Und dieser Andreas Kalb, der war ja da auf dem Konzert als Bierflasche verkleidet. Stimmt. Hat er die gestiftet für deine Sendung? Ja, genau. Indirekt. Der wollte eigentlich, dass ich sie spiele, aber ich traue mich nicht. Ich bin ein bisschen ängstlicher Typ. Hast du schon wird gehört? Nee, ich habe mir so nicht mal angehört. Ich habe bloß die Folie mal weggeknibbelt. Aber ich habe da ein bisschen Angst. Ich glaube, das ist irgendwas mit Gitarre und Gesang. Deshalb würde ich mal sagen, Hoshi, du hast 2 CDs gewonnen. Du kannst sie hier jederzeit abholen. Ja, das ist doch schöner als Weihnachten hier. Da hat man das mit dem Gewinnspiel auch hinter uns. Dann würde ich mal sagen, wir machen jetzt weiter mit Musik und dann werden wir dich weiter vorstellen, weil du machst ja nicht nur die Band, die heißt, warte mal, das Fenster ist gerade verrutscht, Club Déjà-vu, sondern du machst noch viel andere Sachen. Ja, genau. Genau. Dann spielen wir mal. Alles, was kein Geld bringt. Genau. Dann spielen wir doch mal so ein Club Déjà-vu von ihrer nagelneuen Platte Farben der Saison. Soll ich da zum Beispiel das Spiel mit dem Krankenhaus der traurigen Menschen? Klar. Ja? Hau rein. Mach ich. Das waren Club Déjà-vu von ihrer nagelneuen Platte Farben der Saison. Ja, mit dem eigenwilligen Gesang, weil es gibt ja eigentlich so in der Punkrock-Musikkultur eigentlich wenige Sänger, die so hoch singen können. Ja, du musst ja wieder deinen Ton einstellen, ne? Mr. DJ. Ja, das hast du schön gesagt, Rüdi. Ja, das, ne? Ist lang geübt. Vielleicht noch von Nonstop Stereo, das ist mein größter Konkurrent. Na, schön die Kopfstimme. Ja. Stimme. Ja, der Hoshi, das ist, also wir haben hier auch einen Live-Chat, ne, bei punkrockersradio.de. Und der Hoshi, der hat mich nicht nur gezwungen, irgendwie gerade eben irgendwie einen versauten Witz zu erzählen, sondern er schreibt auch, hinterlege die CDs für mich bitte in den Mülltonnen vor deinem Haus, werden dann donnerstags abgeholt. Also da redet gerade von den zwei CDs von Andreas Kalb. Ja, ich bin noch im Bilde. Ja, finde ich schon fies. Ja. Ja, mein Gott, vielleicht, also in Müll schmeißen muss man das ja nicht, vielleicht beantwortet ja noch jemand meine Frage und holt sie dann tatsächlich ab. Ach so, naja. Naja. Jetzt hat es der Hosche gewonnen, jetzt kriegt er sie auch. Naja, soll er sie haben. Genau, muss er halt gucken, Donnerstag, wenn die Mülltonnen geleert werden. Vielleicht findet er noch ein paar Pfandflaschen. Ja, jetzt noch zu dir. Nämlich, du bist auch Mitherausgeber von dem Homestory-Magazin, das ja letztes Jahr eingeschlagen ist wie eine Bombe, wurde von allen Gazetten hoch gelobt, was man ja selten kennt, dass die Konkurrenz einen lobt. Zum Beispiel beim Intro seid ihr ja ganz groß gelobt worden. Ja, es ist überhaupt ungewöhnlich, dass einen irgendjemand überhaupt lobt, nicht nur die Konkurrenz. Ja. Wobei ich gar nicht so direkt weiß, wer unsere Konkurrenz ist. Ja, das habe ich jetzt mal so flachsig dahin gesagt, weil es ist ja nicht eure Konkurrenz, sondern halt die anderen Hefte, die dadurch dann halt an Marktanteil verlieren, weil ihr ja euch da irgendwie dazwischen geschoben habt. Ihr wart ja sogar am Bahnhofskiosk, gab es ja euer Heft. Mhm. Dafür musst ihr ja ein anderes Heft Platz machen, damit euer Heft noch zwischen reinpasst. Also seid ihr dann in dem Moment schon Konkurrenz. Ja, es war wahrscheinlich echt eine Durststrecke für die größeren Magazine, für die großen Verlage, ja, aber mittlerweile haben sie sich wahrscheinlich wieder rehabilitiert davon. Und jetzt kommt noch Audiolith, das ziemlich bekanntes Label, das euer Magazin als Audiobook rausbringt. Genau. Ja. Das kann man als online, als Download praktisch. Als Download nicht oder als, nicht als CD, sondern als Download? Nicht als physischer Tonträger, so. Das ist alles Download. Ah ja. Aha. Ja. Und was kostet das oder gibt es das umsonst? Das kostet, wenn man es sich kaufen möchte, ja, um die 10 Euro. Ich glaube sogar noch ein bisschen billiger. Mhm. Ansonsten wird auch jeden Sonntag auf der Audiolith-Seite immer eine Geschichte gepostet. Sozusagen. Ja, weil in dem Heft befinden sich ausschließlich als Interviews mit, da war es 10 Größen, ne? Genau. Ja. Home Story. Ne? Also bei den Leuten vor Ort und hab die dann interviewt und hab das dann abgetippt. Und ich war jetzt gerade mal auf der Audiolith-Seite und da können wir ja eigentlich mal was hören, das Tondokument von, warte mal kurz, jetzt muss erst noch mein Browser aufspringen. Das dauert hier. Hast du Mozilla, Firefox? Ich habe hier alle am Start. Stark. Ja klar, ich brauche es doch, um irgendwie mich selbst irgendwie zu liken, muss ich doch einen anderen Browser haben mit einem anderen Profil, sonst kriege ich überhaupt keine Likes. Dann kannst du einen anderen Browser liken. Ja, genau. Stark. Ja. So, was ist denn hier los? Was wollen sie denn von mir? Warum lädt die Seite nicht? Zu viele Browser offen vielleicht. Ja, wahrscheinlich habe ich zu viele Browser offen. Das kann passieren. Ja, sollen wir da mal reinhören? Das dauert 7 Minuten. Ne? Das ist eigentlich ein bisschen so ein Downer. Ne? Wenn wir jetzt 7 Minuten da jetzt so Interview... also das Interview, das ist... Also ich habe jetzt hier Nagel, Muff Potter. Oder also was mir ganz gut gefallen hat, auch im Heft, als ich es gelesen habe, das war mit Andy Kulosa. Ja, spiel doch das. Vielleicht ist es gar kein so ein Downer. Ja. Dann spielen wir das doch einfach mal. Und aber du kannst das auch abrechnen, du denkst, jetzt haben wir genug gehört. Ja, das kann ich machen. Aber ich lasse es durchlaufen. So viel Zeit muss sein. Okay? Na gut, machen wir das. Also, vom Homestory Magazin, das vorgelesene Heft hier. Dauert jetzt noch, oder was? Muss noch laden, oder wie? Buffern. Andy Kulosa, Impact Records. Wir sitzen in unserem Zimmer und schauen eine Komödie mit Michael J. Fox. Ganz unvermittelt klingelt das Telefon. Wir schrecken zusammen. Wir wussten gar nicht, dass es noch geht. Hallo? Andy Kulosa hier. Seid ihr die vom Homestory Magazin? Ja, die vom Homestory Magazin. Gut, Komm doch mal bei mir vorbei. Da macht ihr eine geile Homestory von mir. Wäre auch geil, mit vielen Bildern. Vor Schreck legen wir auf. Genau in diesem Augenblick klingelt es wieder. Andy Colosa hier. Also dann, ich erwarte euch um 15 Uhr am Impact Records Office. Wow, denken wir. Krass, der Andy Colosa von dem Impact Records. Das ist doch da, wo wir immer unsere Springerstiefel bestellen. Astrein, das wird ein super Trip heute. Um 15 Uhr klingeln wir am Impact Records Office. Andy springt vom Dach mit einer Pimmelnasenbrille und einem zu kleinen Regenschirm. ruft er, als er zu unseren Füßen landet. Er packt uns und schmeißt uns in den Matsch. Schlammbolo! Ruft er. Wir steigen voll drauf ein. Andy überschüttet uns mit Bier, während wir um ihn herumtanzen und ihm zujubeln. Wollen wir Holzfälle sein? Schreit Andy. Ja, rufen wir zurück. Du bist der Größte, Andy. Ich bin ein Holzfäller, schreit er und zerschlägt sich eine Bierflasche an seinem Kopf. Wir schlagen uns auch eine Bierflasche auf den Kopf. Aber es tut so schrecklich weh. Und zerbrechen tut sie auch nicht. Also los, Jungs, ruft Andy. Rein ins Impact Office, das Herz des Punkrocks, wo die Anarchie regiert und das Preis-Leistungs-Verhältnis immer noch okay ist. Andy öffnet die Tür. Alle Praktikanten versuchen gleichzeitig den Raum zu verlassen. Boah, rufen wir. So viele CDs. Das sind ja noch mehr als bei Pesco in St. Wendel. Ja, ja, Pesco. Haben wir alle angerufen? Haben wir alle unter Vertrag? Andy stülpt uns zwei Dödelhaie-T-Shirts über. Er springt auf einen Schreibtisch, holt seinen Hacky-Sack raus und wirft ihm jemanden voll gegen den Hinterkopf. Schallt es durch den Raum. Ach, wie gut, dass jeder weiß, dass ich Andy Colosa heiße. Er hüpft wieder auf den Boden, greift nach dem Telefonhörer. Man muss noch super nichts anrufen, aber ein paar geile neue Videoideen. Andy haut einer vorbeilaufenden Praktikantin auf den Arsch. Du darfst auch mitspielen, vielleicht habe ich erst ein paar super knappe Minitops reinbekommen. Andy wählt eine Nummer. Während er wartet, singt er seinen Namen auf die Melodie von La Cucaracha. Andy Colosa, Andy Colosa, was ein Lied mir Freunde macht. Ich singe es heute, ich singe es morgen und dann noch um Mitternacht. Andy legt auf. Scheiße, geht keiner ran. Herr Frank geht überhaupt nicht mehr ran und bei Bert hat die Ex das Telefon mitgenommen. Er stürmt zu einem Rechner und haut radikal von den Dödelhaien rein. Ein Mitarbeiter wird ganz bleich. Andy und wir fangen sofort wieder an zu pogen. Du bist der Größte, Andy, rufen wir. Überstunden für alle, schreit Andy, legt sich rücklings auf einen Schreibtisch und zündet sich einen Furz an. Eine Praktikantin weint leise in sich hinein. Andy klettert auf einen Schrank, zieht seine Hose aus und fängt an, mit CDs um sich zu werfen. Brenn alles nieder, schreit er und wirft uns einen Fotoapparat zu. Macht Fotos, Jungs! Wir knipsen ein ums andere Bild, während Andy vom Schrank pisst. Er schwenkt seinen Strahl und pisst einem Praktikanten von hinten in den Kragen. Alles muss raus, ruft er. Andy schüttelt ab. Und jetzt, Salto Mortale rückwärts! Er springt und bleibt mit seinem Kopf an einem Nagel hängen. Das Blut spritzt einer Praktikantin in den Ausschnitt, während sich ein anderer Mitarbeiter aus dem Fenster stürzt. Nicht schlimm, nicht schlimm. Hol deine He, hol deine Ho. Er rollt sich ab. Jetzt lade ich euch erstmal ins Puff ein, Jungs. Stippvisite im Stutenbezirk. Ficky, ficky, Punks, ahoi. Alles klar zum Andocken. Ein Praktikant erbricht sich über sich selber. Wir folgen Andy nach. Geil, Andy, rufen wir. So was haben wir noch nie gemacht. Na, dann kommt ihr erstmal mit und schaut dem alten Andy zu, wie man sowas macht. Der Andy weiß genau, wie man einen Delfin eintaucht. Au ja, jubeln wir. Ein Taxi fährt vorbei und Andy hält es an. Wir steigen ein. Duisburg-Hochfeld, Rückkehrcenter, sagt Andy zum Fahrer. Und drück drauf, Mann! Als wir am Zielort ankommen, sind wir schon total nervös. Andy gibt uns Geld für die Bar, damit wir uns ein bisschen locker machen können, und verschwindet sofort in einem Zimmer. Bei der Bardame bestellen wir eine Flasche Sekt und einen Eimer Sangria. In Windeseile trinken wir beides aus. Dann wird uns schwarz vor Augen. Ausgeraubt und zusammengeschlagen wachen wir am frühen Morgen auf einem Rastplatz in der Nähe von Duisburg auf. Von einer Telefonzelle aus rufen wir einen Krankenwagen, der uns kurz darauf nach Hause bringt. Das war ein Auszug aus dem Home Story Magazin von einem Audiobook, das bei Audiolit erschienen ist. Und da könnt ihr auch die anderen Storys hören. Ja. Und bist wieder da, ja? Ja, wahnsinnig witzig. Wenn ich es nicht schon tausendmal gehört hätte, dann würde ich jetzt wahrscheinlich gerade vom Schrank pissen. Ja. Wie hat sie, habt ihr mit dem Andy Colosa mal gesprochen danach? Wie fand er das so? Ist mir irgendwie aufgefallen, dass er da gar nicht wirklich interviewt worden ist? Wir haben nicht danach mit ihm gesprochen. Ich glaube, er hat ein lustiges Bild gepostet auf der Impact-Seite, glaube ich, wo Roland und ich so ein bisschen verschlagen aussahen drauf. Ach so. Aber, aber tatsächlich Gewalt ist uns nicht widerfahren. Ja, das war auch die ganze Reaktion. Also. Ja, und euer Platte gibt es dann auch bei Impact Records zu kaufen? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber ich glaube nicht. Also ich habe keine hingeschickt. Aber vielleicht die anderen. Das sind ja, waren ja 5 Labels, die mitgemacht haben. Könnte schon sein, aber ich weiß es nicht. Ihr habt also ist es auch Vinyl erschienen jetzt, das Album, auf oder wie? Oder auf CD nur? Oder? Genau, ist auf Vinyl und da liegt so eine, so ein Pappschuber mit CD. Achso, ist nur auf Vinyl erschienen. Vinyl, genau, mit so einem CD-Beilage in der Platte. Ja, genau. Ja. Ah ja. Also man kann sich nur die Vinyl kaufen und hat man halt gleichzeitig die CD drin, aber die CD einfach so gibt's nicht. Das ist der Sachverhalt. Ah ja, alles klar. Nö, das wollte ich nur mal wissen. Genau. Okay. Ja, das zu Déjà-vu und zum Home-Story-Magazin. Also die zwei Themen haben wir jetzt hier jetzt schon durch oder sollen wir da noch ein bisschen weiter dran stochern? Weil sonst könnte man nämlich weitermachen mit der Geschichte der Roland von Oystern und du. Ihr seid ja so zwei enge Freunde. Ihr spielt ja auch zusammen bei Club Déjà-vu. Ihr macht ja ziemlich viel miteinander. Zum Beispiel habt ihr auch den Winter in Rumänien verbracht. Genau, der Roland und ich, wir waren 3 Monate in Rumänien und haben da Tagebuch übereinander geführt. Also er über mich, ich über ihn. Und das haben wir aufgeschrieben, alles in unsere Computer rein, per Hand, mit Hilfe der Tastatur. Und da ist ein kleines Buch dabei rausgekommen. Ja, also ihr wart im Winter 3 Monate in Rumänien. Und wo war der da? Das war ein Dorf, 100 Kilometer von Sibiu entfernt. Das heißt Almavi oder Almen, der deutsche Name. Hat ja in Rumänien, in Siebenbürgen, hat ja alles einen deutschen, einen rumänischen und einen ungarischen Namen. Durch die Brabanterschwaben oder wie die heißen, ne? Alles Mögliche. Ich glaube, da haben schon alle gelebt, alle Nationen irgendwie. Ja, das sind, glaube ich, irgendwie zu der Zeit, als viele aus Deutschland nach Amerika übergesiedelt sind. Sind dann ein paar, haben dann gesagt, nee, wir gehen einfach Richtung Osten. Versuchen da unser Glück, oder? So ungefähr war das doch. Amerika hast den Ozean, weißt du nicht so recht. Rumänien kannst du über den Landweg machen. Haben sich manche vielleicht gedacht, ist näher. Ja. Und nicht so garstig warm wie in Amerika. Ja, da war die also 3 Monate, war die da irgendwie, wo habt ihr da gewohnt? Wir haben ein kleines Häuschen gehabt mit 2 Zimmern und 3 Öfen. Es war in einem Dorf, 200 Häuser, also ein super kleines Kaff, also Mini, gab es praktisch nichts. Ein kleiner Laden und das war es auch schon. Da haben wir gehart. Ja, da geht man sich doch irgendwann mal auf den Sack. Ich muss sagen, mit Roland funktioniert das wunderbar. Auf den Sack gegangen sind uns eigentlich, also vielleicht bin ich mit Roland öfters auf den Sack gegangen. Also ich meine, ihr habt ja da eine WG-Situation am Start, ne? Und ihr seid eigentlich 24 Stunden, hängt da aufeinander drauf, also oder? Ja, das weil ist ihr habt ja eigentlich nichts sonst zu tun, außer halt in eure Laptops rein irgendwas reintippen. Genau. Sonst habt ihr nichts gemacht eigentlich. Ja, genau. Es ist wie eine WG, wie eine Zweier-WG, in der niemand das Haus verlässt. Das recht kleine Haus nicht verlässt. Ja, weil und draußen war ja nichts los. So. Draußen, naja, manchmal war eine Beerdigung. Da wurde dann die Leiche durchs Dorf getragen und es gab dann noch einen 2 Tage Techno-Rave in der Gemeindehalle, aber das war's auch schon. Sonst war eigentlich nichts geboten. Mhm. Habt ihr da wenigstens ein paar Lieder geschrieben? Ja, wir haben tatsächlich ein paar Lieder geschrieben und die auch aufgenommen. Größtenteils, das meiste ist fertig. Ein paar Sachen bedarf noch ein bisschen Nacharbeit. Ist eigentlich auch ein kleines Mini-Album dabei rausgekommen. Wenn das Buch erscheint, hoffen wir, dass wir es irgendwie hindeichseln, auch noch das ein kleines Album dazu noch mitzuschieben. Ja, euer Buch erscheint ja jetzt, ihr habt ja jetzt das einen Vertrag, ne? Also ihr seid ja nicht irgendwie, dass ihr da irgendwie im Copyshop ein Buch macht, sondern beim Ventilverlag. Bei dem bekannten Ventilverlag, der hat ja eigentlich so, der bringt ja ziemlich viele so Punkrock-affine Bücher raus. Der hat ja gestartet damals mit Testcard. Mit dem Martin Büsser, der leider verstorben ist. Und also ich war vorher mal auf der Webseite, das sind ziemlich viele, also Biografie vom Cello Biafra in Deutsch. Irgendwie, dass er da irgendwie im Copyshop ein Buch macht. Genau. Also, da habt ihr eigentlich schon einen richtigen Verlag erwischt, ne? War also eigentlich besser kann es gar nicht sein. Ja, da wollten wir eigentlich auch hin. Ja. Das ist total toll, dass die das machen. Und wie heißt euer Buch? Habt ihr da schon einen Namen? Ein Tag Hagel und immer was zu essen da. Wie viele Seiten? Oh, wie viel es genau wird nach dem Lektorat und nach dem Layout, kann ich gar nicht sagen. Ich weiß noch nicht, wie viele Fotos so reinkommen. Gibt es so ein kleines Taschenbüchlein oder so ein 300-Seiten-Wälzer? Ich glaube, was so Stephen King-mäßig. Dazwischen was. Ich glaube, es wird ein ganz normales Taschenbuch mit 160 Seiten. Ah ja. Schätze ich jetzt. Ja. Ohne Bilder. Naja, mit Bilder wären es vielleicht 164 Seiten. Okay. Ja, und wann erscheint es? Zum Weihnachtsgeschäft hoffe ich doch, oder? Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft, richtig. Ja, richtig. So machen es die Profis. Genau, wenn es einem hier im Winter ein bisschen zu warm ist, muss man dann nur bei uns schmökern und da weiß man dann, wie es ist. Ja, es passt ja dann auch, ne? Weil ihr habt es ja im Winter geschrieben und ich denke mal, der Winter kommt da ja wahrscheinlich auch nicht zu kurz. Weil ich habe das ja auf YouTube, gibt es ja ein paar Videos, die ihr da reingestellt habt, von dem Leben dort. Genau, wir hatten, war so gar nicht geplant. Ich hatte zufällig eine Kamera mitgenommen. Und aus purer Verzweiflung, Langeweile haben wir angefangen, erst ein paar Fotos zu schießen, später dann Musik aufzunehmen und noch später Videoclips zu drehen oder auch kleine Folgen, kleine Drehbücher geschrieben, so Zeug gemacht eben. Weil irgendwas muss man nämlich machen, weil man kann nämlich gar nichts machen, 3 Monate, das geht nämlich gar nicht, das haben wir festgestellt. Ja, habt ihr euch da auch regelmäßig zulaufen lassen oder total irgendwie abstinent gelebt? Oder das so eine ist, da würde ich jetzt gerne auf meine wertgeschätzten Kollegen von Oystern verweisen. Ja. Ich glaube nicht, dass er sich total zulaufen hat lassen, aber einen kleinen Aufguss hat er schon mal gemacht, wenn es zu kalt wurde, denke ich. Weiß ich. Ja, wie kam der da eigentlich bei der Dorfbevölkerung an? Ich meine, hocken so 2 Typen aus Deutschland, hocken in so einem kleinen Häuschen rum und machen nichts den ganzen Tag. Ja, also das ist sehr dubios, ne? Also entweder ruft man da Geheimdienst an und fragt danach, was da los ist. Weil der könnte ja auch irgendwie eine Bombenwerkstatt haben oder sowas. Oder was machen die da? Ja. Oder also wilde Sexspielchen oder so? Keine Ahnung, ne? Man macht sich ja seinen Kopf. Das Dorf ist wahnsinnig klein und da kennt jeder jeden. Außer euch. Genau, wir hatten ein befreundetes Ehepaar. Die waren so um die Na, ich würde sagen 80, Mitte 80, weil es gibt keine Menschen in unserem Alter. So in diesen Dörfern in Rumänien versucht jeder, der zwei gesunde Beine hat, davon wegzukommen. Sei es in eine größere Stadt oder ins Ausland, wo es Arbeit gibt, weil in Rumänien gibt es einfach keine Arbeit. Und darum waren auch alle unsere Freunde weit über 60, die wir da im Laufe unserer Zeit gefunden haben. Und eben dieses Pärchen, der Livio und die Maria, bei denen waren wir dann ab und zu zum Essen und Schnaps gab es da. Das war toll. Und die haben, ich glaube, die hatten gute Connections zur Dorfgemeinschaft und denen haben wir schon erzählt, dass wir hier ein Buch schreiben. Wir konnten ihnen nicht ganz rüberbringen, was. Sie haben immer gedacht, wir schreiben über Rumänien, was ist ja eigentlich nur am Rand. Das liefert eigentlich nur den Schauplatz dazu. Aber naja, ich glaube, das hat dann gleich die Runde gemacht. Okay, das sind irgendwelche Leute, die ein Buch schreiben. Ja, keine Künstler halt. Das Künstlertypen. Ja, es entschuldigt vieles. Wahrscheinlich ja. Schwul haben ja. Die meisten gedacht. Mindestens. Ja. Ja, so, Künstlerei entschuldigt vieles. Da kann man viel, hat man viel Freiraum. Weil da weiß man ja nie, wo die eher Kohle herkriegen, ne? Nee, aus ganz dubiosen Kanälen meistens. Ja. Da beschmieren sie irgendwelche Leinwände und werden reich. Und der arme Bauer muss dann in seiner eigenen Scholle irgendwie mit den eigenen Händen irgendwie nach den Kartoffeln graben. Ja, klar. Ja. Ja, du hast mir auch ein paar Links geschickt. Ich suche die jetzt gerade mal. Warte mal. Und zwar ist jetzt ein bisschen blöd, am Radio irgendwie ein Video zu zeigen. Aber das war ja mit Lied. Ne? Soll ich das mal spielen? Ja, gerne. Kann ich nochmal spielen, ne? Ich greife jetzt einfach mal eins raus. Du hast mir zwei Links geschickt. Ich hoffe, das ist ein gutes Lied. Das freut den Hörer. Und die Hörerin. Habe ich impliziert. Nee. So, da hocken sie vom... Warte mal, ich sag mal erst mal, was los ist. Also, das ist Standkamera und die filmt gerade den Roland von Oystern an der Wandergitarre und den Ferdinand Führer, der steht neben dem Kachelofen. Auf dem wird er auch gleich Schlagzeug spielen. Und die schauen stier in die Kamera. Ja, da würde ich mal sagen, spiele ich einfach mal das Lied vor. Okay? Stark. Ja, stark, mache ich jetzt. Achtung, warte mal, Lautstärke ist an, ja, es geht los. Ist da oben aus, lauf an, ist da oben an, fang. Bei minus 20 Grad fallen die Kacheln dir. Von der Wand herab ist der Strom da. Angenehm ist der Strom nicht da. Problem, wenn fließend Wasser geht, sich die Laune hebt, wenn das Zeug nicht fließt, dir's den Tag verdrießt, ist noch Nahrung da. Sehr nice ist keine Nahrung da. Nicht so nice, springt das Auto an, kalt ist Essen ran, bleibt das Auto aus. Gibt es keinen Schmaus, tut dir alles weh. Nicht so fein, tut es noch viel mehr weh. Verfluchte Pein, kriecht die Kälte dir in den Körper rein. Willst du kaum noch der im Körper sein? Ist das Holz gehackt? Fett korrekt, ist es nicht gehackt? Dreck. Und jetzt das Ofensolo. Hervorragendes Lied. Warte mal, ich muss hier die Kamera wieder größer machen. Ja, da kann man auch gleich hören, welche Themen Einfluss genommen haben in unser Schaffen. Ne? Ja. Was uns da so bewegt hat. Ja, aber die Aufnahme, die habt ihr dann nachträglich dann auch gemacht, oder? Nochmal richtig fest. Nee, das, ich hab eine kleine Soundkarte und zwei Mikros mitgenommen. Gitarre, Ofen, Xylophon, Mundharmonika. Ja, cool. Also mit wenig, Mitteln einen großartigen Sound produziert. Ja, danke. Ja. Klingt gut. Hat mir gut gefallen. Ja, also das Buch, das gibt es dann zum Weihnachtsgeschäft, gibt es dann bei Ventil Verlag zu kaufen und wahrscheinlich dann auch in allen führenden Buchläden. Puh, das weiß ich nicht. Doch, natürlich. Mit ESTG. Die haben ja eine ISBN-Nummer und dann kann ich in jeden Buchladen rennen und kann schon sagen, hier, ISBN-Nummer, bestell mir das und dann kommst du am nächsten Tag. Ja. Kannst es natürlich bestellen, ob es da in der Weihnachtsauslage liegt. Das ist schlecht, ja, wahrscheinlich. Ja, das ist wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich dann eher was vom Wolfgang Viereck irgendwie, die kleine Weihnachtsbäckerei oder sowas. Der Wolfgang Viereck, ja. Ja, da gibt es nämlich ein Lied. Ja, ich glaube, also Wolfgang Viereck gehört eigentlich zu den, ist eigentlich, glaube ich, einer der größeren Arschlöchern in Deutschland, oder? Wolfgang Viereck hat gesagt, Freiheit bedeutet für ihn, auf seiner Harley auf der Route 66 zu fahren. Genau, kann ich mich dran erinnern. Und mir ist dann richtig kalt in den Rücken deine runter. Fahrt an auf der Route 66. Ja. Kannst du dich da, Also Wolfgang Viereck, zum Glück sieht man nicht mehr so oft. Ich glaube, der ist wahrscheinlich schon irgendwie in Demenzstation gelandet, hoffentlich. Oh, ich glaube, der hat seine Fans. Ja. Der Schwammerlkönig, so wird er auch genannt. Warum, weiß ich nicht genau, aber es ist so. Ja, also auf jeden Fall, von dem habt ihr ein Lied gemacht, für ihn. Über ihn. Hm, er kommt zumindest drin vor. Ja, auf jeden Fall. Eben themenübergreifend. Im Lied, sozusagen im Song Name kommt er auf jeden Fall drin vor. Sollen wir das spielen? Gerne. Ja? Ich kann mich eigentlich satt hören an meinem eigenen Scheißdreck. Hau rein. Ja, wir machen die Sendung ja nicht für dich, sondern für die Zuhörerinnen und Hörer. Hier bei Pogo Radio im Bermuda-Funk. Toll. Das war Club Déjà-vu von ihrer nagelneuen Platte Farben der Saison. Und am anderen Ende der Leitung ist Ferdinand Führer. Hallo. Guten Abend. Guten Abend, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ja, und du so? Ja. Ja. Erzähl doch mal was. Wie fanden ihr das Konzert am Samstag in Augsburg? Es war toll. Vor allem war nett, die Supernichts Boys mal wieder zu sehen. Früher haben wir öfters mal noch zusammengespielt, aber seit längerer Zeit nicht mehr. Ist ein bisschen schwierig geworden mit unserem Schlagzeuger, weil der irgendwie keine Lust mehr hat, weiterzufahren als so 10 Kilometer. Und, aber Konzert war toll, hat Spaß gemacht. Leider ein bisschen zu früh heimfahren müssen, aber war ein ganz besonderes Erlebnis. Ja, es war ja auch noch der Geburtstag von Gerdi, ne? Den Gerdi kannte ich bis Samstag gar nicht. Ich auch nicht. Aber er hat mich gekannt aufgrund dieser Sendung. Hat gemeint, schön mal das Gesicht zu sehen zu der Stimme. Ja. Und er kommt ja eigentlich auch gar nicht aus Augsburg. Der wohnt ja da nur erst seit 2 Jahren oder sowas. Ich habe gehört, der kommt eher so aus eurer Gegend, ne? Der kommt aus Münster, ja. Oder hat er gewohnt? Kommt eigentlich irgendwie noch weiter nördlich. Okay. Soweit ich das rausgefunden habe. Ja, Darum habe ich gedacht, das wäre euer Homie so irgendwie. Meiner jetzt nicht jetzt persönlich, aber ich glaube, die anderen haben den schon ziemlich lang gekannt. Okay. Deshalb okay. Sind die auch runtergefahren, ne? Von super nichts. Weil es waren ja irgendwie 500 Kilometer oder sowas. Ja, ist nicht der nächste Weg, Köln-Augsburg. Nee. Nee, und dann auch noch, wo die ganzen Autobahnen da gerade Sommerpause haben. Und repariert werden mega. Und alles. Ja, aber es war eine coole Fahrt, weil wir hatten so einen Mietwagen mit Klimaanlage. Da waren dann immer 20 Grad drin. Ja, da mein Auto leider in Rumänien auf der Rückfahrt verreckt ist, mussten uns auch einen Mietwagen leihen. Und so einen super nagelneuen BMW mit, das war das totale Raumschiff mit Kamera und allem Scheiß. Mhm. Ich habe voll Angst gehabt vor Wertminderung. Da hat man das Gefühl, nur durchs Einsteigen wird das Auto 1000 Euro weniger wert. Ja, aber so, wo man dann denkt, muss die Schuhe ausziehen, ne, wenn man einsteigt. Ja, schon. Und da traust sich kaum noch zu rauchen. Zumindest muss man echt aufpassen, dann da, weil ein Brandloch kostet bestimmt 6000 Euro. Da kann das Auto eigentlich wegschmeißen. Ja, dann kostet es sehr, ja. Kostet sehr viel Geld. Ah, auch eine Erfahrung. Bin noch nie in so einem Auto gefahren. Ja, wir können jetzt eigentlich gerade weitermachen mit Super Nichts. Ich habe es vor der Sendung schon laufen lassen bei punkrockesradio.de. Mehrere Lieder von Super Nichts, aber dieses Lied nicht. Die Sendung hat nämlich verspätet angefangen, ne? Wegen deinem. Weil du doch so technische Probleme hattest. Ja, ne? Genau. Ein Kabelbrand unterm Schreibtisch. Ja. Hm? Genau. Ja. Und dein Hund, dem geht's gut? Ja, das ist der Hund meiner Freundin, aber dem geht's gut. Ich sehe ihn zwar gerade nicht mehr, aber ich glaube, der ist gestern Abend ausgebüxt und ist zur Grillstelle gelaufen und hat da alles gefressen und dann hat er die ganze Nacht gefurzt. Oh je. Ja, das sind halt Sorgen, die kennen halt Nicht-Hundebesitzer nicht. Ja, der beneidenswert ist jeder Nicht-Hundebesitzer. Mhm. Kann an dieser Stelle angefügt werden. Besonders wenn es Sommer ist und es ist total heiß und du hast so einen pelzigen Hund neben dir liegen. Mit seiner Schlabbergosch. Naja. Ja, also wir spielen. Bisschen pelzig bin ich auch selber. Wir spielen jetzt was von Super Nichts, nämlich das Lied Corn Cola Light. Weil es war nämlich auch in dem Abend, war das ja irgendwie so Abendgetränk, ne? Oder Tagesgetränk? Nee, war ja Abend. Streng genommen war es Abend. Ein altes Lied, ein Klassiker. Ein Klassiker, ja. Ein schönes Lied. Ja. Super Nichts. Ja. Großartige Band und wie ich finde, eine der wenigen Bands, die mit jedem Album besser geworden sind. Ja, aber jetzt spielen wir ein altes, ne? Es sind eigentlich immer besser geworden, das stimmt, also musikalisch auf jeden Fall. Haben sich immer wieder neu erfunden. Allerdings, jetzt dieses Album ist jetzt alt, aber da waren sie auch schon gut. Corn Cola Light heißt das Lied. Ich hab versucht, es wegzukriegen, das Doppelkinn und den Bierbauch. Mit Dauerlauf und Onanieren und FDR versagt auch. Doch dann hab ich es geschafft. Scheiß auf Jogging und streck Bank und geh aufs Saufen, Kopf geht. Wer saufen wird sich schön und schlank und ich kann endlich wieder spät. Denn da gibt es Gott sei Dank. Ja, das war Concola Light von dem Album Chaos Übersee Genie. Und der Hosche schreibt, dieses Album war um einiges besser als der Ausrutscher danach, Gitarre, Schlagzeug, Bass, Gesang. Dann hat der Hosche aber irgendwann den Überblick verloren. Ja, das ist ja Geschmackssache, ne? Ja. Wäre ich mir gar nicht so sicher. Ja. Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt, ich höre die Lieder ja immer im Random irgendwie durcheinander. Ich weiß gar nicht, welches Lied auf welchem Album ist. Das ist halt der Fluch oder Segen von MP3s. Du bist doch Radiomoderator. Bekommst du nicht das ganze Zeug immer zugeschickt auf Platte und CD? Ja, aber ich mache das dann immer auf dem Computer und dann ist es da drauf und dann ist es sozusagen dann auch gleichzeitig auf den anderen digitalen Abspielgeräten und dann weiß ich dann gar nicht mehr, wo das jetzt her ist. Also ich bin ja nicht einer, der da irgendwie eine Platte auflegt und dann abfeiert, sondern ich drücke da einfach nur einen Knopf. So mal eine knisternde Platte auflegen und einen guten Wein dazu öffnen zu einer ganz bestimmten Stunde, ne? Mal am Abend so. Genau, am offenen Kamin. Ja. Ja, das fehlt mir ein bisschen, ja. Das sollte ich mal wieder machen. Dann hörst du auch zu Hause nur digital deinen Computer? Ja, nee, mach ich nicht. Nee. Was ich jetzt auch digital zugespielt bekommen habe, das ist das neue Album von Fucking Angry, das jetzt bald rauskommt. Die haben jetzt ihr erstes Album veröffentlicht. Die haben schon mit ihrem Demo haben sie schon irgendwie ziemlich überraschend guten Sound gemacht. Und jetzt das Album wird wahrscheinlich hier durch die Decke gehen. Nee, das kommt bei Rilrek raus. Und das heißt Dancing in the Streets. Ja, geil. Habe ich noch nicht gehört, freue ich mich drauf. Ja, das Lied heißt Atomstrom. Das wurde gerade positiv erwähnt bei Bierschinken. Da hole ich mal meine Meinung, ne? Weil ich ja selber irgendwie gar nicht mehr weiß, was eigentlich so cool ist. Ich lese mich dann immer ein. Meistens bei Bierschinken nicht. Bei Bierschinken wird allgemein viel zu viel positiv erwähnt, finde ich. Ja. Da bricht es mal ein, der schlechte Kritiken schreibt. So, es kann doch nicht alles gut sein, was die Leute da bekommen. Ja, es gab ja letztes Jahr so eine Seite irgendwie, die haben Punkrock gedönst, hieß die. Die haben ja sich dadurch irgendwie in die Herzen der Szene reingebohrt, indem sie halt schlechte Kritiken schrieben. Leider gibt es die Seite nicht mehr oder sie machen nichts mehr. Ja, habe ich auch mal. Ich glaube, es war gar nicht so geil, glaube ich. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht mehr. Jetzt nur... Naja, egal. Wir spielen jetzt Fucking Angry Atomstrom. Blöd und der Wind ist auch so los und ich fall mir ein Ei mit Atomstrom. Das war ein fucking Angriff von ihrem nagelneuen Album. Ja, wie sieht's aus, Ferdinand Führer? Ja, alles im grünen Bereich soweit, Situation normal. Ja, wir haben noch 5 Minuten, 4 Minuten. Dann ist die Sendung vorbei. Du kannst jetzt noch irgendwas an die Welt schicken, irgendwie eine Message. Eine Message an die Welt, mein Gott, hat man einmal in seinem Leben die Chance, eine Message an die Welt zu schicken und dann hat man sich gar nicht so wirklich darauf vorbereitet und lässt diese Chance, dieses Privileg einfach derart verstreichen, wie ich es tue. Das ist eigentlich nicht schön. Was, ja, wo man sich auch noch Jahre später denken könnte, na, ja, war ein bisschen schlecht. Denkt man sich dann, na, was jetzt? Ja. Ja. Ja, was machen wir jetzt noch? Wir können noch was spielen. Ich habe hier noch einen nagelneuen heißen Scheiß, nämlich Gesamtscheiße Scheiße. Noch ein Lied. Gesamtscheiße Scheiße? Ja. Die könnte ich. Habe ich eigentlich gesagt, dass fucking Angry aus Bonn kommen, dass die mal gefälligst hier in die Sendung sollen? Habe ich nicht gesagt, ne? Nee, hast du nicht gesagt. Ja. Also, der Hoshi hat eine Message, ne? Seid lieb, schreibt er. Ach, das war echt eine unqualifizierte Message. Ja. Sind wir ja eh. Aber ja, von der Idee her nicht schlecht, ja, sag mal so. Von, ja, der Idee her. Der Wille zählt oder so, ne? Ist es okay? Mhm. Die Umsetzung ist, na, mangelhaft. Ja, heute ist ja Weltküsstag oder sowas, ne? Ist es wahr? Ja, ja. Mein Gott, und. Ja, da muss ja noch aus dem Haus heute. Ja, tu das. Ja, das war wieder Pogo Radio bei Mutterfunk. Mein Name ist Rüdiger Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung. Wenn heute nicht das 7.7. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Ich bedanke mich bei Ferdinand Führer, dass er hier in der Sendung live sich zuschalten ließ. Ich bedanke mich bei den Hörerinnen und Hörern und bei dir, lieber Rüdi, für das Interesse an meiner Person. Ja, und ich grüße auch an Roland von Oystern, der die Sendung vielleicht auch noch hört im Podcast anschließend ab Mittwoch. Und an André Lux geht auch noch ein heißer Kuss raus. Roland, Lux. Ja. Jetzt spielen wir mal Gesamtscheiße Scheiße. Nagelneues Dingens. Weiß noch gar nicht, was es ist. Ich habe es halt per MP3 zugeschickt bekommen von Rilrek Records. Das ist bestimmt geiler Punk. Ja, Späte Freiheit heißt das Lied. Dann sage ich doch mal hier tschüss, macht's gut. Nächste Woche kommt die Band My Defense vorbei. Die machen so Hardcore-Geballer. Lässig. Ja, lässig. Aber es sind gut. Also jetzt keinen schlechten Hardcore-Geballer, sondern einen guten Hardcore-Geballer. Auf die freue ich mich schon. Das Lied heißt, jetzt habe ich es schon gesagt, Späte Freiheit. Ja, tschüss, macht's gut. Auf Wiederhören.